1. Jahwe sprach zu Mose und gab ihm Anweisungen. 2. Befiel den Israeliten, dass sie mir ein freiwillig Gabe darbringen sollen, jeder, der von Hazen dazu bereit ist, soll dies Gabe für mich entrichten. 3. Dies Gabe soll aus folgenden Materialien bestehen, die von ihnen entgegennehmen sollt, Gold, Silber und Kupfer. 4. Soe aus blauem und rotem Purpur, Karmesin, feinem Leinen und Ziegenhaar. 5. Des Weiteren aus rotgefarbten Widerfellen, Sikufellen und Akazienholz. 6. Außerdem all für den Luchter, Gewürz für das Salbel und Wohlriechens Raucherwerk. 7. Und schließlich Schoemstein Soe ander Edelstein, die für das Schulterkleid und den Brustschild eingesetzt werden sollen. 8. Sie sollen mir ein Heiligtum bohren, damit ich inmitten von ihnen wohnen kann. 9. Sollt es exakt nach dem Vorbild der Wohnung und all ihre Geräte richten, das ich dir sagen werde. 10. Sie sollen einlade aus Akazienholz und Fertigen, die Zweienhalb Ellen lang, anderthalb Ellen breit und anderthalb Ellen hoch sein soll. 11. Dies lade sollst du innen und außen mit reinem Gold übersehen und ringsum einen goldenen Kranz anbringen. 12. Des Weiteren sollst du via Goldin Ringe jessen und dies und den via Fassender lade befestigen, Jewel Sway Ringe und Jeder Langsight. 13. Danach sollst du Stangen aus Akazienholz herstellen und sie ebenfalls mit Gold übersehen. 14. Die Stangen sollen durch die Ringe und den Seiten der Lade gesteckt werden, damit man die Lade damit tragen kann. 15. Die Stangen müssen dauerhaft in den Ringen der Lade verbleiben und dürfen nicht herausgenommen werden. 16. In die Lade sollst du das Gesetz legen, das ich dir übergeben wird. 17. Danach sollst du ein Deckplatt aus reinem Gold anfertigen, die Zweienhalb Ellen lang und anderthalb Ellen breit ist. 18. Du sollst auch zwei Goldin Cherubim in getriebener Arbeit anfertigen, die an den beiden Enden der Deckplatt platziert werden. 19. Platzier einen Cherubin jedem Ende der Deckplatt, so dass sie fest mit verbunden sind. 20. Die Cherubim sollen ihr Flügel nach oben ausbreiten, die Deckplatt zu bedecken, während ihr Gesichter einander zujoint und auf die Deckplatt gerichtet sind. 21. Lege die Deckplatt oben auf die Lade, in die Lade selbst sollst du das Gesetz legen, das ich dir übergeben wird. 22. An diesem Ort, von der Deckplatt aus, zwischen den beiden Cherubim auf der Bundeslade, wird ich mich dir offenbaren und mit dir sprechen, dir Elbefehl für die Israeliten zu übermitteln. 23. Danach sollst du einen Tisch aus Akazienholz herstellen, der zwei Ellen lang, ein Elbreit und anderthalb Ellen hoch ist. 24. Diesen Tisch sollst du mit reinem Gold übersehen und ringsum einen goldenen Kranz anbringen. 25. Des Weiteren sollst du ein Handbreit leist ringsum anbringen und an dieser leist wiederum einen goldenen Kranz befestigen. 26. Außerdem sollst du via Goldin Ringe anfertigen und dies und den via Ecken der Tischbein befestigen. 27. Die Ringe sollen sich nahe der Leist befinden und dazu dienen, Stangen aufzunehmen, damit der Tisch getragen werden kann. 28. Die Stangen wiederum sollst du aus Akazienholz herstellen und mit Gold übersehen, sie werden zum Tragen des Tisches verwendet. 29. Du sollst auch die des huge Horigen Schüsseln, Schalen, Kannen und Becher, die für das Trankopfer bestimmt sind, aus reinem Gold anfertigen. 30. Auf diesen Tisch sollst du beständig Schorbrot vor mich legen. 31. Des Weiteren sollst du einen Luchter aus reinem Gold anfertigen, dieser Luchter, sein Fastgestell und sein Schaf sollen in getriebener Arbeit hergestellt werden und mit Blumenkelchen, Nolen und Bluten versit sein. 32. Von seinen Seiten sollen sechs Arm ausgehen, Jewels drie auf jeder Seite des Luchters. 33. Jeder dieser Arm soll drie Mandelbluten formig Blumenkelche mit Nolen und Bluten tragen, dies gilt für all sechs Arm, die vom Luchter ausgehen. 34. Luchter selbst, Hauptschaft, sollen sich via Mandelbluten formig Blumenkelche mit Nolen und Bluten befinden. 35. Dabei soll Jules ein Null unter jedem der drei Ampere angebracht sein, die von Luchte ausgehen. 36. Die Nullen und am Solen ein einziges Stück mit dem Luchte bilden, als massengetriebene Arbeit aus reinem Gold gefertigt sein. 37. Du sollst auch sieben Lampen für den Luchter anfertigen, die darauf gesetzt werden, den Bereich darver zu belüpten. 38. Die des huge Horigen Doktieren und Kohlenfannen sollen ebenfalls aus reinem Gold sein. 39. Für den Luchter und Elsein Gerät soll ein Talent reines Gold verwendet werden. 40. Achte darauf, dass du als exakt nach dem Vorbild anfertigst, dass dir auf dem Berg gesät wird.